Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Die Reise. Seltsam, Herr S. fährt doch sonst nicht Bahn, und dennoch findet er sich, gewollt oder nicht, gelegentlich am Bahnsteig wieder. So auch heute. Ein unvorhergesehenes Ereignis war wohl der Auslöser dieses Umstandes, der eine ansonsten für ihn eher unwahrscheinliche Fahrt mit den Öffentlichen in den Blickwinkel des Wahrscheinlichen und sogar darüber hinaus gerückt hatte. Der Zug war bereits eingefahren und die Massen drängten sich und Herrn S. zu den Eingängen. Bereits so mancher Fahrgast hatte augenscheinlich den potenziellen Haltezeitpunkt wie auch den genauen Halteort der Eingangstüre des Waggons am Bahnsteig aufs Exakteste berechnet. Gleich hungriger Hunde auf die Fütterung warteten die Fahrgäste in kleinen Gruppen, dass die Türen sich öffneten. Man sollte meinen, es müsse ihnen doch bewusst gewesen sein, dass die Chance auf einen freien Platz zu dieser Zeit sehr unwahrscheinlich sei, wodurch hier auch so gut wie nie jemand daran dachte, auszusteigen. Die Leute stiegen hier generell nur ein. Nie jedoch war zu beobachten, dass auch mal jemand ausstieg. Ja, so verhielt es sich. So verhielt es sich schon, seit dieser Bahnhof in frühester Vorzeit errichtet wurde. Das war schon immer so und trotzdem versiegt dieser Zufluss, oder sollte man besser sagen, der Andrang jener Menschen nicht, die zur ungünstigsten Zeit eben ganz genau diese Linie zu befahren gedachten. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Wir heißen Bahnen, müssen die Fracht und